Before we start, I'll Bevor wir anfangen, update you about the building. Möchte ich euch noch informieren über die Neuigkeiten zu unserem Gebäude. What happened with our architects? Was mit unseren Architekten vorgeht? And I also need a few minutes for the parents to come back. They're bringing their children to the Sunday school. Außerdem müssen wir noch warten, bis die Eltern die Kinder von der zur Sonntagsschule bringen. Anyway, I think it was Tuesday or Monday, we had three architects come. Also Anfang dieser Woche, da sind drei Architekten gekommen. And they're all wonderful people. Wunderbare Leute. And they're all great architects. Und großartige Architekten. But it was interesting that Es ist interessant. About 7 years ago, I was looking at the building. Vor 7 Jahren habe ich mir das Gebäude schon angeschaut. With Markus downstairs, Markus Asman. Mit Markus Asman unten. And just looking at it, and I said some things to him. Und wir haben es betrachtet und damals sagte ich ihm zu ihm Dinge. What we might do someday with the building. Nämlich was wir mit diesem Gebäude mal eines Tages machen könnten oder sollen. And he pretty much just laughed. Aber er hat es damals, er hat eher gelacht darüber. And I laughed and I thought. Ich habe auch gelacht. Yeah. I can never do that. Ja, das wird eh wahrscheinlich nicht so weit kommen. But just imagine if we could one Aber day, nur, you know. Wenn man sich vorstellt, dass man es tut, einfach nur im Geist. Well, it's interesting that this one architect came and presented exactly what I was thinking and more. Doch einer dieser Architekten, der schlug genau das vor, was ich damals dachte und sogar mehr noch. And so we went with this architect. Und so haben wir praktisch eben das nach uns, nach diesem Architekten jetzt gerichtet. Yeah. Unanimously we voted on it. Einstimmig haben wir abgestimmt. With on the board and Georgie was there as one of the elders. Und Georgie war dort als einer der Ältesten und der ganze Vorstand. And his idea was that we would take off the offices upstairs. Seine Idee nämlich war, dass wir oben die Büros mit dem ausziehen. Take out the terrace. Die Terrasse auch abnehmen. And build a chapel upstairs for 700 people. Und oben eine Versammlungshalle auf errichten mit einer Kapazität von 700. But this is where, what went beyond my idea. I had that idea 7 years ago. Ich dachte schon vor 7 Jahren daran, aber was jetzt noch dazu kam, ist nämlich das. The only problem was that if you put a chapel upstairs, what do you do with? We don't have a terrace for the kids. Wenn wir die Versammlungshalle oben haben, was passiert dann mit der Terrasse? Das ist ja die Frage. But he had an idea. Doch er dachte eben, of putting a sports field on top of the chapel. Dass er eben eine Freizeitfläche darüber noch anlegt. Which is about 8 times bigger than the terrace. Und die wird dann ungefähr 8-mal so groß sein wie die Terrasse. Maybe hier. 10 times. Vielleicht sogar 10. And we liked the idea very much. Und uns hat die Idee natürlich gefallen. It will cost more. Es wird mehr kosten. But it's something that like what I was afraid of is that we would do something that we would outgrow before it would even be finished. Ich hatte nur die Angst, dass wir uns auf ein Projekt einlassen, das uns schon zu schmal wäre, bevor wir mit dem Projekt überhaupt fertig sind. Like I had an idea that we put a chapel downstairs for 400 people. Ich dachte ja ursprünglich, dass wir die Versammlungshalle unten für 400 Leute haben. And then we would move out. Dann ziehen wir aus. After we have like 1,000 people coming to church. Nachdem ungefähr 1,000 Leute But this idea is better. Doch diese Idee ist auf jeden Fall die bessere. We had the idea of renting the parking lot from the little. Und wir dachten, dass wir einfach einen die Parkplätze mieten würden vom Lidl, ja. Yeah, there's like 50 parking spaces there. Der hat 50 Parkplätze zur Verfügung. On Sundays, so. Sonntagen. Well, this was the idea, and das war die Idee. There's a lot more details to it, but I. Und da gibt's natürlich viel mehr Details. I won't mention them this morning. Und die möchte ich jetzt nicht erwähnen, aber. But it would be progressive. Aber das wird eben, das geht eben so weiter. And one of the parts of the progression would be that this wall would come out. Und im Sinne dieses Fortschrittes wird zum Beispiel passieren, dass diese Mauer dort hinten auch nicht gerissen wird. At some point, and we would extend this chapel for an extra 100 people. Und dass wir hier noch Raum schaffen für weitere 100 Leute. For a period of time until that chapel is finished. Nämlich für die Zeitperiode, bis dann oben die Versammlungshalle endgültig fertig ist. It's a great plan. Und das ist wirklich ein schöner Plan. Anyway, just to update you a little bit, and then ich wollte euch da eben auf dem Laufenden halten. Update you more as we talk with the architect. Und euch eben das Neueste sagen, was wir jetzt mit den Architekten besprochen haben. Okay, I have a prayer request this morning for ein Gebetsanliegen habe ich heute two of them. sogar zwei. One is for this girl, a lady, Matilda. Für ein Mädchen, die heißt Matilda. No, she's a lady. Eine Dame, die heißt Matilda. Matilda Christian heißt sie. Yeah, Matilda is having she's like my age or our age or whatever our age is. Sie ist in meinem Alter, also in unserem Alter. She has cancer. She's dying in the hospital. Sie liegt im Sterben mit Krebs. She's not even as old as I am. Sie ist noch nicht einmal so alt wie ich. So I want to pray for her this morning. Ja, wir wollen für sie heute. And for an 8-year-old girl named Rafaela. Und dann für ein 8-jähriges Mädchen mit dem Namen Rafaela. Cyprus, she's in a Vienna hospital. Die ist im Spital in einem Spital in Wien momentan. And she's waiting for a heart transplant. Und sie wartet auf eine Herztransplantation. So, let's pray for those two. Beten wir dafür. Father in heaven, we Vater im Himmel. Thank you, like it says in Proverbs 5:21. Wir danken dir dafür, wie geschrieben steht in Sprüchen 5:21. That you see all things. Dass alle Dinge vor deinen Augen sind. You see these two people and und du siehst diese zwei Leute. We pray for them this morning as a church. Wir beten für sie heute Morgen als Gemeinde. And we ask you to consider their situations. Wir bitten dich, dass du ihre Situationen, dass du dich denen annimmst. Lord, and if there's a heart available, we pray that we would find it. Und dass, wenn es da ein Spender mit einem Herzen bereit ist, dass es dann auch, dass sie dazu es findet. And we pray for this woman's cancer, that, Lord, that. Und wir beten für diese krebskranke Frau. That you would touch her body. Dass du ihren Leib berührst. And touch her spirit, Lord. Und ihren Geist berührst. We ask in Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Nehemiah chapter 13. Nehemiah Kapitel 13. It's exciting to think that we can reach people here in Vienna for the Lord. Es ist so schön, wenn man daran denkt, dass wir wirklich Leute erreichen können für den Herrn hier. And that in our short time on earth, in dieser kurzen Zeit, die wir hier haben auf der Erde, that we can do something historical. Und dass wir wirklich ein historisches Werk hier tun können. And if God blesses what this architect had in mind for this church, und wenn Gott wirklich diese Pläne dieses Architekten segnen wird, which I believe is God's mind, und ich glaube wirklich, dass das wirklich Gottes Vorhaben ist, that God gave it to this architect, und Gott es diesen Architekten wirklich gab, and we grow, und wir wachsen, and more people come to know the Lord, und mehr Leute lernen Gott kennen, people who didn't know the Lord, solche, die den Herrn überhaupt noch nicht bisher gekannt. How many people did not know the Lord? Wie viele Leute kannten Gott nicht? A year ago, raise your hands. Vor einem Jahr noch. You didn't know the Lord a year ago. Ich habe den Herrn nicht gekannt vor einem Jahr. How many people didn't know the Lord 2 years ago? Vor 2 Jahren. One. Einer bereits. 3 years ago. Vor 3 Jahren. One, two, okay. 4 years ago. Vor 4 Jahren. Okay, 5 years ago. 5 Jahre. All the people who didn't know the Lord 10 years ago. All die Leute, die Gott nicht kannten vor 10 Jahren. Okay. At some point, we all come to know the Lord. Irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, da lernen wir Gott kennen. And someday we'll stand before the Lord. Und wir werden eines Tages vor Gott stehen. And be worshiping the one who saved us. Und den anbeten, der uns errettet hat. And now we have a short time. Jetzt haben wir eine kurze Zeit. To share this wonderful news with as many people as we can. Diese gute Nachricht mit so vielen Leuten, an so viele Leute wie möglich weiterzugeben. Nehemiah chapter 13. Nehemiah Kapitel 13. Last week we spoke about how the Lord was angry. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie der Herr zornig war. And how he cleansed the temple in John 2. Und den Tempel reinigte, nämlich im 2. Johannes Kapitel. And how he cleansed it again in Matthew chapter 21. Und in Matthäus 21 tat er das wieder. How Nehemiah cleansed the temple. Und wie Nehemiah auch den Tempel reinigte. And he was quite angry. Und er war zornig. And how the Lord cleanses the temple today. und wie der Herr den Tempel heute auch reinigt. 1 Corinthians 3:17. Das lesen wir im 1. Korinther 3:17. And as we move to verse 15 today, und wenn wir jetzt zum 15. Vers voranschreiten, we see another issue, ist noch eine Angelegenheit, that upset Nehemiah, die Nehemiah wirklich betrübte, and it upsets the Lord today, und auch den Herrn aufregte, and it concerns the Sabbath. Das betrifft den Sabbat. Vers 15. In those days I saw in Judah some who were treading wine presses on the Sabbath. In jenen Tagen sah ich einige in Juda, die am Sabbat die Keltern traten. And bringing in sacks of grain and loading them on donkeys, as well as wine, grapes, figs and all kinds of loads, and they brought them into Jerusalem on the Sabbath day. Und Getreidehaufen einbrachten und auf Esel luden und auch Wein, Trauben und Feigen und allerlei Last und es am Sabbattag nach Jerusalem hereinbrachten. Verse 17. 17. Then I reprimanded the nobles of Judah and said to them, what is this evil thing you are doing by profaning the Sabbath day? Da zog ich die Edlen von Juda zur Rechenschaft und sagte zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr da tut, dass ihr den Sabbattag entheiligt? Did not your fathers do the same? Haben eure Väter nicht ebenso gehandelt? So that our God brought on us and on this city all this trouble? So dass unser Gott all dies Unheil über uns und über diese Stadt brachte? Yet you are adding to the wrath of Israel by profaning the Sabbath. Und ihr steigert die Zornglut über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Verse 21. 21. Then I warned them and said, und ich warnte sie und sagte, why do you spend the night in front of the wall? Warum übernachtet ihr gegenüber der Mauer? If you do so again, I will use force against you. Wenn ihr das noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. From that time on, they did not come on the Sabbath. Von dieser Zeit an kamen sie nicht mehr am Sabbat. Verse 22. And I commanded the Levites that they should purify themselves. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigen. And here it is. And come as gatekeepers to sanctify the Sabbath day. Und als Wächter an die Tore kommen sollten, damit man den Sabbattag heilig halten könne. For this also remember me, O my God. Auch das gedenke mir, mein Gott. And have compassion on me according to the greatness of your loving kindness. Und blicke mitleidig auf mich nach der Größe deiner Güte. Now turn to Hebrews chapter 10. Gehen wir zu Hebräer Kapitel 10. In Colossians chapter 2, Kolosser Kapitel 2, it says that the Sabbath day was a shadow. Sagte, dass der Sabbattag ja nur ein Schatten war. And as a church, we don't recognize the Sabbath. Als Gemeinde halten wir jetzt nicht einen Sabbat. As the Jews did. So wie die Juden das tun. Because of Colossians 2:16 and 17. Wegen Kolosser 2, Vers 16. But we do recognize a Sabbath day principle. Doch wir erkennen ein Sabbattagprinzip. And so did the early church. Und so hat das die frühe Christengemeinde auch. The early church met on the Lord's Day, which was the day after the Sabbath. Die frühe Christengemeinde, die hat sich am Tag des Herrn getroffen, der dem Sabbattag folgte. The day he resurrected. An dem Tag, wo er auferstand. And though that was a work day, the first day of the week. Obwohl das damals ein Arbeitstag war, als erster Wochentag. The believers met in the evening. Haben sich die Christen am Abend getroffen. On the Lord's Day. Am Tag des Herrn. And they honored the Sabbath day principle. Und sie ehrten das Sabbattagprinzip. Of meeting once a week. Und zwar, dass einmal wöchentlich sich treffen. But there's also a Sabbath rest principle. Und es gibt auch ein Prinzip der Sabbatrast. Which we find in Hebrews chapter 4. Und die finden wir auch in Hebräer Kapitel 4. Turn there for a moment. Gehen wir dort zuerst einmal hin. A Sabbath rest. Der Sabbatrast. Hebrews 4 verse 10. 4 Vers 10. Starting with verse 9. Mit 9 beginnen. So there remains a Sabbath rest for the people of God. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. There is a Sabbath day. Es gibt den Sabbattag. But there is a Sabbath rest. Aber es gibt auch die Sabbatrast. The Sabbath day principle is that one day in the week belongs to the Lord. Das Prinzip des Sabbattages heißt, dass einfach ein Tag der Woche dem Herrn gehört. The Sabbath rest principle. Und das Sabbatrast. Is here in verse 10. Das ist in Vers 10. For the one who has entered his rest has himself also rested from his works. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von as seinen Werken. God did from his. Wie Gott von seinen eigenen. So we see two things we want to be careful not to profane. Zwei Dinge wollen wir nicht entweihen. And the problem is we can profane one by trying to keep the other. Wir können nämlich eines entweihen, indem wir versuchen, das andere zu halten. Let me explain. Ich werde das erklären. There is a Sabbath day principle that many people don't honor. Es gibt ein Sabbattag-Prinzip, das viele Leute nicht hochhalten oder this ehren. We find in Hebrews 10. Und das finden wir in Hebräer Kapitel 10. Starting with verse 24. Mit Vers 24 beginnend. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und guten Werken anzureizen. Verse 25. Not forsaking our own assembling together, as is the habit of some. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. But encouraging one another, and all the more as we see the day drawing near. Sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. The day of the Lord. Und zwar ist es der Tag des Herrn. I mean, we more than anyone in history mehr wie sonst jemand in der Geschichte can look at the newspaper and look at the Bible and see a very close resemblance. Können wir eben die Schlagzeilen der Zeitungen mit der Bibel vergleichen und da frappierende Ähnlichkeiten entdecken. We see what's happening in Israel today. Wir sehen, was in Israel passiert. And we should be rejoicing in our hearts. Wir sollten im Herzen froh sein. That the coming of the Lord is near. Dass das Kommen des Herrn sehr unmittelbar ist. And we should encourage one another all the more to assemble. Und wir sollten uns umso mehr aufmuntern, uns regelmäßig zu treffen. Not forsaking the assembling of ourselves. Und nicht das Versäumen das Zusammenkommen. Honoring the Sabbath day principle. Und das Sabbattag-Prinzip ehren. You know, and if a church couldn't meet on Sunday because of some cultural thing. Und wenn es aus kulturellen Möglichkeiten nicht möglich ist, sich sonntags zu treffen. They could meet on a Monday. Ja, dann können sie den Montag nehmen. Or on a Tuesday. Oder den Dienstag. Just the Sabbath day, recognizing a day in the week as the Lord's. Also einen Tag in der Woche erkennen als den Tag des Herrn. Number two. Nummer zwei. The Sabbath rest principle. Das Sabbat-Rast-Prinzip. That means that we, in our theology, in unserer Theologie, in our church philosophy, in der Philosophie der in Gemeinde, our lifestyle, in unserem Lebensstil, we have entered into the rest of God. Dass wir in der Rast Gottes eingetreten sind. We have ceased from working. Wir schmühen uns nicht mehr ab. Not in serving. Nicht jetzt beim Dienen, but working in the sense of trying to produce something for God. Also das heißt nicht, dass er mit dem Dienen aufhört, sondern indem wir einfach uns abracken oder mühen, etwas für Gott zu produzieren. Romans 11 or Romans 10, 3 and 4. Römer 11, 3 und 4. Says that Jesus is the end of the law. Dass Jesus das Ende des Gesetzes ist. It means that we don't have to strive to produce something for God. That's over. Wir müssen uns nicht künstlich anstrengen, für Gott irgendwas herzustellen. Das ist vorbei. That we can enter into the rest of the cross. Wir können in die Rast des Kreuzes eintreten. When Jesus says it is finished. Als Jesus sagte, es ist vollbracht. God was pleased. Dann war Gott befriedigt. And salvation was purchased for us. Rettung wurde für uns erkauft. Now we are not working to the cross. Das heißt, wir arbeiten nicht aufs Kreuz hin. But we are working from the cross. Sondern vom Kreuz weg. We are not working for salvation. Wir arbeiten nicht für die Errettung. We are working from salvation. Sondern ausgehend von der Errettung. And this is as big a difference as night and day. Und das unterscheidet sich ja wohl wie Tag und Nacht. If we work for salvation, wenn wir für die Errettung arbeiten, we are under the curse. Sind wir unter dem Fluch. If we work from salvation, wenn wir von der Errettung ausgehend arbeiten, we are under a blessing. Dann sind wir unter einem Segen. So, these two principles are two Sabbath principles that we can profane. Das sind zwei Prinzipien und beide können wir entweihen. First of all, we can profane the Sabbath day principle. Zuerst können wir das Sabbattag-Prinzip entweihen. As is the habit of some. So wie es die Angewohnheit mancher ist. What is so important about coming on Sunday? Warum ist es so wichtig, sonntags zu kommen? It's interesting how, you know, I stand at the door every Sunday, just about. Es ist interessant, ich stehe ja jeden Sonntag beim Tor, Türeingang. And some faces I see once a month. Manche Gesichter sehe ich nur einmal im Monat. Once every 3 months. Oder alle drei Monate. Once every 6 months. Alle sechs Monate. Once a year. Einmal im Jahr. And I'm happy to see anybody, even if it's once every 10 years. Ja, ich bin froh über jeden, den ich sehe, auch wenn er sich nur einmal in 10 Jahren sieht. Once every 20 years. It's just like you're so. It's like yeah, all right. Alle 20. See you in 20 more years. Super. You know? Sehen wir uns wieder in 20 Jahren. Have a nice 20 years. Ja. What's so important about honoring the Sabbath day principle? Warum ist es so wichtig, das Sabbattag-Prinzip einzuhalten? I'll give you 5 reasons why we should honor the Sabbath day principle. 5 Gründe. Number 1. Nummer 1. Worship. Anbetung. Psalm 29:2. Psalm 29:2. Ascribe to the Lord the glory that is due His name. Rechne dem Herrn die Herrlichkeit zu, die seinem Namen gebührt. I've been a believer 29 years now. Ich bin 29 Jahre jetzt gläubig. In September it will be 30 years. Im September werden es genau 30. I will celebrate. Ich werde feiern. When the Lord Jesus came into my life. Als der Herr Jesus in mein Leben kam. I can't remember missing a service. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch nur einen Gottesdienst ausgelassen habe. Service was just very, very important to me. Gottesdienst ist sehr, sehr wichtig für mich. Because of these reasons. Aus diesen Gründen. Number one. Nummer eins. To worship the Lord. Den Herrn anzubeten. Just to come together and praise the Lord. Zusammenzukommen und den Herrn zu preisen. In the congregation. In der Versammlung. Together. Zusammen. To sing. Zu singen. And I remember being the guest speaker at different places. Ich kann mich erinnern, ich war an verschiedenen Orten als Gastsprecher. And the secretary would say to me, you can go in the back during the worship. Und die Sekretärin sagte mir, ja, du kannst während der Anbetung kannst du dann zurückgehen irgendwo. And then I said to one secretary, how can I miss the worship? Und ich sagte dann dieser Sekretärin, wie kann ich die Anbetung auslassen? And then be the speaker. Und dann der Sprecher sein. Like I need the worship. Ich brauche die Anbetung. To tune into the Lord. Mich in den Herrn, auf den Herrn einzustellen. It was a strange thing. Das war etwas Seltsames. That I would be asked to skip the worship. Dass man mir angeboten hat, dass man die Anbetung überspringen kann. And sometimes, you know, as a young person. Als junger Mensch. I found sometimes the worship, the songs were boring. Fand ich manchmal die Anbetung langweilig. I thought, the same song again. Ich dachte mir schon wieder das. I know that song. Ja, ich kenne das. It didn't really inspire me to worship. Es hat mich nicht inspiriert zum Anbeten. So I thought, you know what I'm going to do? I'm going to start to sing the harmonies on these songs. Dann dachte ich mir, ja, na, ich werde wahrscheinlich dann die Harmonie dazu singen, ja. And I'm going to make this interesting for myself. Und ich werde das dann eben interessant für mich machen. I'm gonna make these songs more beautiful for the Lord. Ich werde diese Lieder noch schöner machen für den Herrn. And you know, and this is why we work hard at trying to find the very best songs we can sing. Deswegen arbeiten wir wirklich sehr daran, wirklich die bestmöglichsten Lieder zu finden. And if you know, if you have a great worship song. Und wenn jemand von euch ein wirklich tolles Lied hat, Anbetungslied. Let us have it and we'll sing it in church. Dann gib es uns und vermittle es uns und wir werden es hier singen. Well, I can't promise it, but we'll listen to it at least. Ich will es jetzt nicht versprechen, aber wir hören uns das sicher an. I have to like the song I'm singing too. Ich muss das Lied schon mögen, wenn ich singe. But I think we have great worship songs. Aber ich glaube, wir haben wirklich schöne Anbetungen. That's number one. Come to worship. Kommt anzubeten. And concentrate in the worship. Und konzentriert euch in der Anbetung. And think about the songs we're singing. Und denkt wirklich an die Texte. For example, we sing for all you've done. Wir singen zum Beispiel für all was du getan hast. When I sing those words, I think of my salvation. Wenn ich an diese Worte singe, denke ich an meine Errettung. I think of my marriage. An meine Ehe. I begin to fill all the blanks in. Ich werde überall alle die Leerstellen füllen. And then my heart is so filled with thanks. Und dann bin ich so mit Dank erfüllt. So number one, because of worship. Erstens wegen Anbetung. Number two, because of fellowship. Zweitens wegen Gemeinschaft. We come to fellowship. Wir kommen um Gemeinschaft and zu haben. And people miss you when you're not here. Und Leute, ihr fehlt Leuten, wenn ihr nicht kommt. And we're not asking people to come to 10 services a week. Wir bitten ja Leute nicht um 10 Gottesdienste or one every evening. Oder jeden Abend. We're asking people to make a commitment to the Sabbath day principle. Wir wollen einfach den Leuten in anderer Art einmal dieses Sabbatprinzip and with all their might to try to honor that before the Lord. Und wirklich zwischen sich und dem Herrn mit all ihrer Kraft das einmal in der Woche einzuhalten. But it's amazing how so easily people can just omit the church service from their schedule. Aber es ist oft schockierend, wenn man sieht, wie leicht die Leute das auslassen können aus ihrem Stundenplan. And profane the Sabbath day principle. Und das Sabbattag-Prinzip in Bayern. People know when you're not there. Die Leute sehen das, wenn ihr nicht da seid. I was at the door 3 weeks ago. Vor 3 Wochen war ich beim Eingang. So, a new person came in. Eine neue Person kam. And they said, I'm looking for so and so. Und die hat mir gesagt, sie sucht nach so und so. They invited me to church. Die haben mich eingeladen. You know what? That person wasn't there. Diese Person war aber nicht they da. They were not there, and the person was looking for them. Doch die Person hat nach ihr geschaut. And I said, you know what? They're not here today. Wisst ihr was? Diese Person ist leider nicht no hier. No problem. Heute. They might have been sick. Ja, ich meine, das kann auch kein Problem sein. They might have had to work, whatever. Ja, vielleicht mussten die in einen Dienst. There's a lot of legitimate reasons. Es gibt viele erklärbare Gründe. But oftentimes there's not. Aber oft gibt's da keine. It's just carelessness. Sondern einfach nur Achtlosigkeit. Or indifference to the Sabbath day principle. Gleichgültigkeit gegenüber dem Sabbattagprinzip. I couldn't wait to get to church. Ich habe nicht warten können zum Gottesdienst. I always sat in the same seat, not that I'm recommending that. Ich bin immer am gleichen Sitz gesessen, ich tue das aber jetzt nicht anraten. But I just felt, you know what? I'm in church. Ich bin in der Gemeinde. Every week and people will know that Rob Prokop is there. Und die Leute werden das auch bemerken, dass Rob Prokop da ist. And I wasn't the preacher, I'm there. Und ich war nicht der Prediger, sondern ich and war I'm einfach a pillar. I'm a pillar in the house of God. Bin eine Säule im Haus Gottes. And Rob Prokop is there. Der Rob Prokop ist and da. He's there again. Und wieder. And he's there again. Und wieder. And he's there again. Und wieder. Yes, and I'm here again. Und wieder. Just to fellowship with people. Nur Gemeinschaft zu haben. Appreciate people. Leute zu einfach zu schätzen. To be a pillar in the house of God. Und einfach eine Säule zu sein im Haus. Number three. Drittens. Discipleship. Jüngerschaft, Nachfolgerschaft, to come and learn. Zu kommen und zu lernen. If you look in my Bibles, wenn dir meine Bibel anschaut, you can hardly read the pages. Könnt ihr nicht mehr den Text lesen. Because I've taken so many notes. Weil ich habe so viele Notizen dazu geschrieben. And what I do is, when anyone's preaching, I hardly ever listen to a preacher. Es kommt fast nie vor, dass ich jetzt auf einen Prediger höre. Without a pen in my hand. Ohne einen Stift in meiner Hand. Correlating verses in my Bible. Und Verse miteinander verknüpfe. And I have like 5 or 6 Bibles at home. Ich habe 5 bis 6 Bibeln. And they all look the same. Und die schauen alle so. There's so many notes in them, you can't even read the Bible. Da sind so viele Notizen in ihnen, dass man den Text gar nicht mehr lesen and kann. When I study to prepare, und wenn ich mich vorbereite zu I open these Bibles up. Dann öffne ich diese Bibel. And the notes in them are so amazing. Und diese Notizen, die sind dann so reich. I'm being discipled. Ich bin praktisch ich werde trainiert, ich werde als Jünger erzogen. Even if the preacher is really boring, Selbst wenn der Prediger langweilig ist. And I've listened to many boring preachers. Ich habe auf viele langweilige Prediger gehört. I thought, wow, this guy is not making much of an effort here. Ich glaube, der strengt sich nicht so an. Anyway, even if he just had to mention a verse. Ja, und wenn er nur einen Vers erwähnt. And I would turn there. Dann gehe ich dorthin. I'd mark it. Ich würde ihn anstreichen. And if he didn't say something interesting, I would think of something interesting. Und wenn er nichts Interessantes dazu sagt, wird mir was Interessantes dazu einfallen. And I would say, you know what? That verse dieser Vers goes along with Genesis 22. Der erinnert mich aber an 1. Mose Kapitel 2. And I would turn there and I'd write it in my Bible. Und ich würde sofort dorthin gehen und das hineinschreiben. And you can look at any of my Bibles, even the newer ones, and they're all marked up. Und alle meine Bibeln sind vollgekritzelt. And those notes to me are like gold. Und diese Notizen sind goldeswert. Discipleship. Das ist die Jüngerschaft. And I remember thinking to myself, und ich dachte mir eins, Lord, I could never be a preacher. Herr, ich kann nie ein Prediger sein. Because I'll never know the Bible good enough. Weil ich die Bibel nie genug kenne. But aber if I just do this, wenn ich das tue, from now until I'm 65, bis zu meiner 65. which is about 45 years from today. Was damals, das wird oder das sind 45, I said this over and over. Das habe ich damals gesagt und das sind 45 Jahre. By the time I retire from being a carpenter, wenn ich dann in Pension gehe von meinem Beruf als Zimmermann, I'll be ready to be a preacher. Dann bin ich endlich bereit, Prediger zu sein. And then I'll spend the rest of my life from 65 to 95. Und dann werde ich vom 65. bis zum 95. Lebensjahr. By the grace of God. Durch die Gnade I can still put 20 years in as a preacher somewhere in the world. Kann ich noch immer 20 Jahre als Prediger arbeiten an einem beliebigen Platz? And that's how I was thinking. So dachte ich damals. And it's amazing how I underestimated how just a little bit of the word has such a great effect. Und ich habe völlig unterschätzt, dass nur ein ganz klein wenig Menge vom Wort Gottes so einen Rieseneffekt hat. And I was preaching when I started preaching when I was 23. Als 23-Jähriger fing ich an zum Predigen. In September of 1981. Und zwar war das September 81. And I was scared. Und ich war wirklich erschrocken. I was asked to do a Bible study. Man hat mich gebeten, eine Bibelrunde zu machen. And I only spoke 15 minutes. Und ich habe nur 15 Minuten and gesprochen. I would speak and on the way home my wife would say, that was great. Und meine Frau würde mir dann am Heimweg sagen, das war großartig. And I'd say, yeah, okay, sage, but what do I say next week? Aber was sage ich nächste Woche? I don't know anything else. Mir ist, ich weiß nichts mehr. And I would be under pressure all week. Und ich war immer unter Druck. What am I gonna say? Was sage ich jetzt? And God gave me something. Aber Gott hat mir immer was gegeben. I only spoke 15 minutes. Ich habe dann 15 Minuten every gesprochen. Tuesday, jeden Dienstag. For 2 years. 2 Jahre lang. And that prepared me to come here. Und das hat mich da vorbereitet, jetzt hier and zu sein. I only came here as the song leader. Und ich kam hier nur als der Gesangsführer. And suddenly the team disappeared. Doch plötzlich hat sich das Team aufgelöst. And someone said, "Do you want to do this?" Und jemand hat mich gefragt, ob ich das übernehmen will. Okay, I'll try. Ich versuch's, ja. And that's all I've been doing. Das ist alles, was ich just darf. Trying. Versuchen. So, discipleship. Das ist die Jüngerschaft. If this is the only reason I come, it's enough. Wenn das der einzige Grund ist, dass ich komme, dann ist es gut so. If I'm somewhat indifferent to the worship and like, wenn ich gleichgültig bin gegenüber der Anbetung. And I don't know anybody. Und ich niemanden kenne. But I want to be discipled. Doch möchte ich ein Nachfolger just sein. Just one of these reasons is enough. Einer dieser Gründe reicht schon. How about all of them? Und was ist aber, wenn man alle Gründe hat? How about number four? Zum Beispiel 4. Ministry. Dienst. I come to minister. Ich komme, um zu dienen. I am a servant of the Lord. Ich bin ein Diener der Gottes. And I go to church to minister. Und ich komme zu ihm, um zu dienen. To find people who need counsel. Um Leute zu finden, die Rat suchen. Encouragement. Zu ermutigen. A book. Ein Buch. A meal. Eine Mahlzeit. Direction to the toilet. Oder jemanden die Toilette zeigen. The pastor needs prayer. Der Pastor braucht I Gebet. Come to minister. Ich komme zu dienen. And number 5. I come because I'm a missionary. Ich komme, weil ich Missionar bin. Because I do all of those things. Weil ich all diese Dinge tue. Number 1, I don't only worship. Eins, nicht nur bete ich an. But I invite people to worship. Sondern ich lade Leute auch ein zur Anbetung. I just don't fellowship. Ich habe nicht nur Gemeinschaft. But I introduce people into fellowship. Sondern ich lade Leute oder führe sie ein in die Gemeinschaft. Number three, I'm not just being discipled myself. Drittens, nicht nur ich werde trainiert, ausgebildet und zum Jünger gemacht. Encouraging other people. Sondern ich ermutige andere gleich. I bring extra pens to church. Ich bringe extra Kugelschreiber. And when I see someone without a pen, wenn ich jemanden sehe, dem der Kugelschreiber fehlt, I hand them a pen in service. Dann gebe ich ihnen einen, reiche ich ihnen einen weiter. And encourage them to take notes. Und ermutige sie eben mitzuschreiben. Number four. Vier. I not only have a ministry. Nicht nur habe ich einen Dienst. I involve someone in my ministry. Sondern ich beziehe jemanden anderen in den Dienst ein. I'm on a mission. Ich bin auf einer Mission. And these are the five purposes we talked about very thoroughly last year. Und diese fünf Pläne oder Zwecke, die haben wir letztes Jahr im Detail besprochen. I would not miss a service if you paid me. Ich würde nicht einmal einen Gottesdienst versäumen, wenn man mir dafür zahlt. But it's the habit of some. Doch manche haben diese Angewohnheit. And the Lord looks at this quite seriously. Der Herr sieht sich das an sehr ernst. Because I'm not only here for myself, I'm here for others. Denn ich bin ja nicht nur hier um meiner selbst willen, sondern für andere. And this is an expression of the Lord. Und das ist ein Ausdruck des Herrn. The body of Christ. Der Leib Christi. And it means so much, especially for the new people. Und es bedeutet so viel, besonders für neue Leute. And someone might say, "Yeah, but I know everything." Und mancher sagt dann, ja, aber ich weiß schon alles. Everything you say, I already know. Alles, was du sagst, habe ich schon einmal gehört. I know everybody here. Ich kenne ja auch alle hier. I do every ministry. Und ich tue auch jeden Dienst. Fine, then it's time for you to go somewhere and reproduce the whole thing. Schön, dann bist du gerade richtig, dass du jetzt am richtigen Platz, dass du wohin gehst und das alles reproduzierst. We'll send you to Linz. Wir schicken dich nach Linz. Or Innsbruck. Oder Innsbruck. Or Africa. Oder Afrika. Or Serbia. Oder nach Serbien. Or Bulgaria. Oder Bulgarien. Or North Vietnam. Oder nach Nordvietnam. You're ready, let's go. Gut, du bist bereit, also Aufmarsch. That's the first thing. Das ist das Erste. Profaning the Sabbath day principle. Das Sabbattag-Prinzip zu entweihen. But the second thing, das Zweite ist, is profaning the Sabbath rest principle. Das Sabbat-Rast-Prinzip zu entweihen. Now this is a little further in Hebrews 10. Das ist auch in Hebräer 10. Vers 26. If we go on sinning, denn wenn wir mutwillig sündigen. Now watch how frightening this is. Das ist sehr, sehr beeindruckend, but don't run. Beängstigend, aber rennt bitte nicht I'll weg. Explain it. Ich erkläre es. It's not what it seems. Es ist nicht so, wie es ausschaut. If you go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, there no longer remains a sacrifice for sins. Bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr but übrig. A terrifying expectation of judgment. Sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts. And the fury of a fire which will consume the adversaries. Und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. What is the sin here? Was ist die Sünde? That would get God so angry. Was Gott so zornig macht. That it would stir up the fury of his fire. Das wirklich seinen Zorn aufrührt oder anfeuert. The same kind of anger that Nehemiah had. Genau der Ärger, den Nehemiah hatte. The same anger that the Lord had in the temple. Den der Herr im Tempel hatte. The same anger was toward the Hebrews. Der gleiche Ärger war gegenüber den Hebräern. What was this sin? Was war die Sünde? Was it smoking a cigarette or something? War es Zigarettenrauchen? This sin was specific to this book. Diese Sünde, die war ganz speziell hier in diesem Buch. Listen to the sin that gets God so angry. Hört jetzt, welche Sünde Gott wirklich so verärgert. It is the sin of profaning the Sabbath rest principle. Die Sünde, das Sabbat-Rast-Prinzip zu entweihen. And the sin is this. Und das ist die Sünde. That we are in unbelief. Dass wir in Unglauben sind. Toward the goodness and mercy of God. Der Güte und Barmherzigkeit Gottes gegenüber. This is exactly this sin. Das ist genau die Sünde. The goodness and mercy of God in Christ Jesus. Die Güte und Barmherzigkeit Gottes in Christus Jesus. And they kept going back to the temple und sie sind zurück im Tempel und zurück im Tempel. And killing another lamb und noch ein Lämmchen geschlachtet, noch ein Lämmchen. And offering another bull. Und wieder noch einen Stier getötet. And the writer is saying, what about Christ? Und der Autor hier sagt, und was ist mit Christus jetzt? Why do you continue to pay for your sin with sacrifice? Warum bezahlt ihr noch für eure Sünden mit euren Opfern? Why don't you enter into his rest? Warum geht ihr nicht endlich in seine Rast? He was the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes. He brought an end to all of this. Er hat das zu Ende gebracht. Why are you still working? Warum arbeitet ihr noch? Stop! Hört auf. Enter into his eternal rest. Geht in seine ewige Rast ein. And look what it says. Und schau, was es Verse 29. Vers 29. Well, 28 first. Vers 28. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit. On the testimony of two or three witnesses. Auf zwei oder drei Zeugen hin. How much more severe punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God? Wie viel Ärgerstrafe meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten and has regarded as unclean the blood of the covenant und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, by which he was sanctified, here it is, and has insulted the Spirit of grace und den Geist der Gnade geschmäht hat. This is the sin. Das ist die Sünde. They continually kept insulting the Spirit of grace. Sie haben weitergemacht, den Geist der Gnade zu schmähen. Now in the beginning I had mentioned that we can profane one by trying to keep the other. Anfangs erwähnte ich doch, dass wir einen entweihen können, ein Prinzip, in dem wir das andere halten. Turn to Isaiah 56. In Jesaja 56 können wir darüber nachlesen. Gehen wir kurz dahin. Now the worst thing we can do. Das Schlimmste, was wir tun können, ist, make Sunday attendance a law. Dass wir den Sonntags, das sonntägliche Erscheinen zum Gesetz machen. Because by making Sunday attendance a law, indem wir nämlich den Sonntags erscheinen als zum Gesetz machen, we keep the Sabbath day principle, halten wir das Sabbattagprinzip, but we transgress the Sabbath rest principle. Doch wir übertreten das Sabbat-Rast-Prinzip. You see, some people show up. Manche Leute kommen. And they say, I'm here, Pastor. Und ich bin hier, Pastor. I show my face at the door. I'm here. Hier, du kannst here mich sehen. I am. Hier bin ich. I'm always here. Und ich werde immer hier sein. Yeah, you're here, but you're not here. Ja, du bist hier, aber in einem anderen Sinne nicht. You're here and you're keeping the Sabbath day. Du hältst den Sabbattag wohl. Principle. Das Prinzip. But you transgress the Sabbath rest principle. Doch du übertrittst das Sabbat-Rast-Prinzip. Because you are striving in the natural to keep the Sabbath day principle. Weil du dich in natürlicher Kraft abmühst, das Sabbat-Tag-Prinzip zu halten. Okay. Look at Isaiah 56. Jesaja 56. Same principle. Das gleiche Prinzip. It's all about profaning the Sabbath. Es ist über die Entweihung des Sabbats. Look at verse 6. Vers 6. Also the foreigners who join themselves to the Lord. Und die Söhne der Fremde. To minister to him, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um zu dienen, and to love the name of the Lord, und den Namen des Herrn zu lieben. These are all the people that will be coming to our church in the next Leute, 1, 2, 3, 5, 10 years. 10 Jahren zu uns kommen. Who today don't know the Lord? Die den Herrn heute noch nicht kennen. This morning they woke up without God. Sie sind heute ohne Gott aufgewacht. And in the next months or years, they will be fervent believers. Und in den nächsten Monaten und Jahren werden die aber dann zu eifrigen Gläubigen sich wandeln. They will join themselves to us. Die werden sich uns anschließen. Look what it says. Schau, was da steht. One more time. Noch einmal. Also the foreigners who join themselves to the Lord. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben. To what? Um was zu tun? To minister to him. Um ihm zu dienen. That's worship. Anbeten. And to love the name of the Lord. Und den Namen des Herrn zu lieben. Watch this. Pass auf. To be his servants. Ihm zu Knechten zu sein. Everyone who keeps from profaning the Sabbath. Jeden, der den Sabbat bewahrt. That's the Sabbath day principle and the Sabbath rest principle. Das Sabbat-Tag-Prinzip und das Sabbat-Rast-Prinzip. And holds fast my covenant. Ihn nicht zu entweihen und die an meinem Bund festhalten. This is the covenant of grace. Der Bund der Gnade. The covenant that some people trample under their feet. Der Bund, den manche Leute mit den Füßen treten. The blood of the covenant. Das Blut des Bündnisses. Now watch this and we'll close. Passt auf. Even those I will bring to my holy mountain. Die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen. Watch this. And make them joyful in the house of prayer. Und sie erfreuen in meinem Bethaus. Joy is the main characteristic of the Sabbath rest principle. Die Freude ist das Hauptcharakteristikum des Sabbatrastprinzips. Because the strength is coming from God. Weil die Stärke von Gott kommt. I'm not striving. Ich mühe mich nicht ab. Ezekiel 44:17. The priests were not allowed to wear wool. Die Priester durften keine Wolle tragen. Why? Warum? Because in verse 18 it says, in Vers 18 steht dann, they were not allowed to sweat. Sie durften nicht schwitzen. Because sweat spoke of their own effort. Schweiß würde nämlich repräsentieren ihre eigenen Anstrengungen. And God is bringing us to his house. Und Gott bringt uns in sein Haus. To make them joyful in my house of prayer. Um sie freudig zu machen in meinem Haus des Gebetes. Now go back to when the Lord cleansed the temple. Schauen wir uns noch mal an, wie der Herr den Tempel reinigte. He said, "My father's house is called a house of prayer." Mein Vaters Haus, sagte er, ist das Haus des Gebetes. But you have turned it into a den of thieves. Aber ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Why is it a house of prayer? Warum ist es ein Gebetshaus? Does that mean when you walk in, everybody's on their knees? Bedeutet das, wenn man hineinkommt, dass jeder jetzt auf die Knie fällt? Elohim, Adonai, Elohim. Wow, the house of prayer. Wow, das Haus des Gebetes. This is really the house of prayer. Das ist das Haus des Gebetes. Every time I walk in here, jedes Mal, wenn ich reinkomme, somebody's praying on their knees somewhere. Ist jemand auf den Knien irgendwo da? I don't think that's what it means. Nein, ich glaube nicht, dass das das bedeutet. I think that the house of prayer means this. Ich glaube, das Haus des Gebetes bedeutet das. That it is a place. Dass es ein Ort ist, where nothing happens outside of fellowship with God. Wo nichts vorkommt oder passiert außer der Gemeinschaft von Gott. That everything we do, it's coming from his strength. Dass alles, was wir tun, kommt ursprünglich von ihm. That he has brought us to his house. Dass er uns in sein Haus gebracht hat. To be joyful in the house of prayer. Um freudig zu sein im Haus des Gebetes. And this is what must typify my life. Und das muss mein Leben eben charakterisieren. To experience the Sabbath rest principle. Das Sabbatrastprinzip zu erkennen. I have to be in prayer. Da muss ich im Gebet sein. Lord, Herr, I have to face this day. Ich stehe jetzt diesem Tag gegenüber. But not in my strength, please. Aber bitte nicht in meiner Stärke. In your strength. Sondern in deiner. Give me wisdom. Gib mir Weisheit. Give me strength. Gib mir Stärke. Give me peace. Gib mir Frieden. Give me joy. Gib mir Freude. And let me live this day. Lass mich diesen Tag leben. This is the Sabbath rest principle. Das ist das Sabbatrastprinzip. If I fail, I confess it. Wenn ich Fehler mache, dann gebe ich die zu. I am not striving to salvation. Ich werde mich nicht auf die Rettung hinzumühen. I am joyfully serving from salvation. Sondern ich werde dienen von der Errettung ausgehend. And this principle has to bring us to the house of the Lord. Und dieses Prinzip, das muss bringt uns automatisch in das Haus Gottes. Because I could be here on a Sunday. Doch ich, weil ich könnte nämlich leicht an einem Sonntag I could be here every Sunday. Jeden Sonntag sogar. And write it down at home. Und es mir aufschreiben. I have sanctified the Sabbath. Ich habe den Sabbat geheiligt. Don't you kids play soccer on the Sabbath? Ihr Kinder spielt nicht Fußball am Sonntag. Don't you kids run on the Sabbath? Ihr Kinder, ihr lauft nicht am Sabbat durch. I saw the movie Chariots of Fire and I know all about the Sabbath. Weil ich habe nämlich diesen Film Chariots of Fire gesehen und ich kenne das. We're not talking about Nein, wir sprechen da nicht darüber. We're talking about coming to church. Wir sprechen darüber, dass man, honoring two Sabbath principles. Dass man in die Gemeinde kommt und zwei Prinzipien dabei ehrt. I am coming, ich komme, because I've experienced the Lord. Weil ich den Herrn erfahren habe. I am coming to experience the Lord. Erstens und zweitens, um ihn weiter zu erfahren. It is his joy that is bringing me. Es ist seine Freude, die mich bringt. I'm not trying to prove something to God. Ich will Gott nichts beweisen. He is bringing me. Sondern er bringt mich. I am receiving so much. Ich empfange so viel. That I wouldn't want to miss it if you paid me. Dass ich es nicht einmal versäumen würde wollen, wenn man mir dafür zahlt. That's the Sabbath rest principle. Das Sabbatrastprinzip. And only the Sabbath rest principle can keep us from profaning the Sabbath day. Nur das Sabbat-Rast-Prinzip kann uns davor bewahren, das Sabbat-Tag-Prinzip zu übertreten. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you this morning. Danke heute Morgen. That we don't have to strive. Dass wir nicht uns abmühen müssen, we are carried by your spirit. Sondern wir werden durch deinen Geist getragen. That we are motivated to worship you. Und wir motiviert werden, dich anzubeten. To fellowship. Gemeinschaft zu haben. With you and our brothers and sisters. Mit dir und unseren Schwestern und Brüdern. To be discipled. Vorbereitet zu werden, zu Jüngern gemacht zu werden. Your word. Durch dein Wort. And to disciple others. Und andere auch zu Jüngern zu machen. To be ministered to. Dass man uns dient. And to minister. Und dass wir selber dienen. To be on a mission. Auf einer Mission auch zu sein. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen. You've never received the Lord. Der den Herrn noch nie empfangen hat. Pray oder with me. Kennengelernt hat. Bete da mit mir. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. God in heaven, Herr im Himmel, forgive my sin, vergib meiner Sünde. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. I want to be your child. Ich möchte dein Kind werden. Forgive me, God. Vergib mir, Gott. Wash me in the blood. Wasche mich im Blut. Of Jesus Christ. Von Jesus Christus. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. Let's all stand quietly and sing a song. Stehen wir auf. You are a holy God. You are a holy God and all consuming fire. Your robe in majesty, bright shining as the sun. Your ways are not our ways, your thoughts are high above. You are the fountain, Lord, of mercy, truth, and love. And we cry, holy, holy, is the Lord God most high. And we cry, and we cry, holy. Herr, wir danken dir heute Morgen. You are a holy God. Du bist ein heiliger Gott. But we are a holy people. Und wir sind ein heiliges Volk. Because of the blood of the covenant. Wegen des Blut des Bundes. Thank you for a rest that we have. Danke für die Ruhe, die wir haben. That we have the gift of eternal life. Dass wir die Gabe des ewigen Lebens haben. Already. Schon jetzt. By faith. Durch den Glauben. And we thank you this morning. Und wir danken dir heute Morgen. That you are a good God. Dass du ein guter Gott bist. That we can live selflessly. dass wir selbstlos leben können. Because of who you are. Wegen dem, wer du bist. Thank you, Lord. Danke, Herr. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte an unserem Herzen. In your presence. In deiner Gegenwart. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.